Die Posters über das 15. Internationale Filmfestival Pyongyang wurden herausgegeben. Mit den Aufschriften „Das 15. Internationale Filmfestival Pyongyang“ und „Herzlich willkommen“ stellt ein Poster das Monument der Juche-Ideologie am Ufer des Flusses Taedong und die Fahne des Festivals am Himmel von Pyongyang dar. Auf einem anderen Poster, das eine mit den bunten Bändern hoch am Himmel fliegende Taube zeigt, sind die Aufschriften „Souveränität, Frieden und Freundschaft“ zu lesen.